Das Lämpchen leuchtet rot. Ich denke, wir sind jetzt auf Sendung. Mir gegenüber sitzt wieder mal ein Experte, ein Mann, der sich auf den Kinderspielplätzen dieser Welt rumgetrieben hat, bis kurz vor die totale Infantilisierung. Der bekannte, berühmte, bei Kindern weniger beliebte Kinderforscher Stefan Schwarz. Hallo, Stefan. Guten Abend. Springseil hat er noch in der Hand. Thema heute ist ja klar. Kinder. Da ist, wenn man so Kinder sieht, die sind oft ziemlich klein und jung und so, da stellt man sich dann doch die Frage, wo kommen Kinder denn eigentlich her? Die müssen ja irgendwann mal zum ersten Mal so aufgetreten sein und mithin in die Geschichte eingetreten sein, um den Platz einzunehmen, den sie ja heute zweifelsohne überall wegnehmen. Tja, vor der Entwicklung kulturgeschichtlicher Betrachtungen in Bezug auf das Kind gab es verschiedene Legenden, die sich um die Entstehung von Kindern rankten. Das waren einerseits Hypothesen der Art, dass Kinder, zum Beispiel hier im deutschen Sprachraum wurde diese Legende gehandelt, dass Kinder in Kohlköpfen heranwachsen. Dann natürlich die gängige Formel, dass der Storch die Kinder bringt. In den, das hat sich ja heute bis zum Überraschungshai, Überraschungshai. Das ist der weiße Hai. Ja, fortgeschleppt. Ja, nein, zum Beispiel im Mittelmeerraum gibt es die Legende, dass Kinder aus Lehm gemacht werden von den Eltern. Und man ist erst in jüngster Zeit eigentlich auf die Entstehung des Kindes selber in der Entwicklung der Menschheit gestoßen. Das Kind ist noch, also wenn wir den gesamten Maßstab der menschlichen Zivilisation anlegen, nicht so alt. Also jetzt historisch, ich meine, die Menschheit ist mehrere Millionen Jahre alt, Schätzungen gehen bis hin zu einer Milliarde, während Kinder sind ja in der Regel eher 10, 11. Also die Abkunft des Menschen datiert ungefähr vor einer Million Jahren und das erste Mal, dass Kinder auftreten, ist ungefähr 1251, da gibt es in den entsprechenden Urkunden ein Wischfehler, offensichtlich wurde dort mit der Hand über die Tinte gewischt und deswegen kann man das nicht genau festlegen, ob es 1251 oder 1252 war. Und wo wurden die dann zuerst gesichtet? Also die, einige sprechen ja von Südengland? Ich weiß nicht warum. Aber. Ja, Südfrankreich. Südfrankreich. In Avignon. Ja. Ja. Dort sind ja auch eine Reihe von Kinderliedern um diese Zeit entstanden. Sur le Pont Avignon. Ah ja. Und Sur le Pont d'Avignon. D'Avignon heißt es ja eigentlich. Und die Entstehung der Kinder resultiert eigentlich aus... Wollte ich jetzt gerade nachfragen. Also es muss ja eigentlich einen Grund haben, dass man irgendwie auf die Masche verfallen ist, so jetzt mal Kinder zu machen überhaupt. Denn also bis 1251, 52 jetzt den Wischfehler wollen wir mal jetzt nicht so genau nehmen. Wir sind ja hier im Radio, da ist es glaube ich nicht so interessant. Das ENR macht ja nicht allzu viel. Aber bis dahin ging es ja eigentlich auch ganz gut ohne Kinder. Ja, es ging sehr gut ohne Kinder. Und das ist auch eine These, die sich heute wieder mehr verbreitet, dass es sehr gut ohne Kinder geht. Allerdings resultiert die Entstehung des Kindes, du hast schon gesagt, oder Sie haben schon gesagt, dass die Kinder gemacht wurden. Mhm. Auch heute noch werden Kinder gemacht, das trifft es eigentlich. Ja. Ja. Denn Kinder wurden 1251 notwendig. Ja, warum? Sie wurden notwendig. Warum? Ja, es kam zu einem Fehler. Es gab dort eine Werkzeugwerkstatt, die sich mit der Herstellung von Hämmern, von Sägen und von Sicheln. Sicheln und von Handbohrern beschäftigt hat. Und In Avignon jetzt. In Avignon, ja. Das ist eine alte Werkzeugmacherstadt, ist bekannt. Ja, Avignoner Hammer, ja. Kennt man ja. Und jedenfalls bei der Entwicklung eines neuen Handbohrers mit Schwungmasse, mit einem sogenannten Schwungrad, der das Handbohren wesentlich erleichtern sollte, kam es durch, was weiß ich, Trunkenheit, Unachtsamkeit, kam es zur Entdeckung des Brummkreisels. Ja. Also ein Handbohrer, der praktisch mit der Schwungmasse nicht dezentriert wurde, sondern zentriert wurde und deswegen beim Raufdrücken sich zum Brummkreisel entwickelte. Sodass wir dann in Avignon in Südfrankreich die einmal historischen Voraussetzungen quasi für die Entstehung der Kinder hatten, nämlich eine Brummkreiselschwemme in Avignon. Ja, es kam durch diesen Produktionsfehler zu einer Brummkreiselschwemme. Ja. Und auch springen, also so Seile sollen ja auch massenhaft rumgelegen haben, also im frühen 13. Jahrhundert in Avignon. Das ist nun wieder lokalisiert in Südengland. Ah ja. Ja. Robin Hood. Dann habe ich das jetzt durcheinander gebracht. Und die Schlüpfergummischwemme, wo war die denn zu der? Die muss ja auch irgendwo, also woraus dann später die Gummihopsen, die Schlüpfergummihopsen-Schwemme. Das ist ein bisschen später, das ist die große Gürtelnot von 1661. Ja, gut. Die war aber in Worms. Ja. Also schön, ja. Wir müssen jetzt weiter. Wir stehen jetzt im Avignon im Jahre 1251, ja, es gibt 52 die Wischfehler. Es gibt die Brummkreiselschwämme und die Stadträte haben sich natürlich gefragt, was machen wir mit dem Zeug? Wir werden es nicht los. Ja. Wir müssen, also eigentlich im Grunde genommen eine ziemlich moderne Marketingstrategie. Ja? Mhm. Es gibt keinen Markt dafür. Wir müssen uns das Marktsegment selber schaffen. Ja. Wir müssen uns also eine Volksgruppe ersinnen, herstellen, wie auch immer, die mit Brummkreiseln umgehen kann, die mit Brummkreiseln etwas anfangen kann. Das war ja, wenn man sich einfach mal den geistigen Horizont der damals lebenden Menschen vorstellt, ein Brummkreisel brauchte niemand. Ja, ja, wer braucht eigentlich im Grunde auch heute, ne, Brummkreisel. Ja, also ein Ding, was sich dreht und brummt, wer braucht das? Ja. Ja? Und das außerdem sehr klein ist, das auf den Boden gestellt wird, wo man sich bücken muss, ein Erwachsener müsste sich bücken, um einen Brummkreisel zu bedienen. Ja. Und da hat man sich gesagt, wir werden eine Gruppe kleinerer Menschen schaffen, machen, eine Gruppe kleinerer Menschen, die sich den Tag über mit dem Drehen und Brummen, mit dem Brummen des Brummkreisels beschäftigen kann. Mhm. Und das war dann die eigentliche Entstehung im Grunde der Kinder überhaupt. Da kommt Kinder. Ja. Und man hat dort verschiedene Untersuchungen gemacht, wie groß ungefähr diese Menschengruppe sein müsste, die sich mit Brummkreiseln zuvörderst beschäftigen kann. Damit die sich nicht allzu tief bücken müssen und nicht von vornherein gewissermaßen. Und man hat dann festgestellt, dass es eine Höhe sein müsste. Damals sind die Menschen übrigens nicht so groß geworden wie heute, ungefähr 1,60. Ja. Ja. Es müsste also eine Höhe sein, hat man Pi mal Daumen gesagt, von ungefähr bis zum Kinn. Bis zum Kinn. Bis zum Kinn. Und da sind wir dann, glaube ich, auch schon an dem etymologischen Rätsel. Ja, ja. Also was der begriffsgeschichtlich. Also selbst moderne Wörterbücher können ja den Begriff Kind eigentlich nicht erklären, wissen eigentlich nicht, woher es kommt. Begriffsgeschichtlich kommt das vom bis zum Kinn reichen. Ja, Kinden. An Kinden heißt ans Kind stoßen. Ja, daher Kind eigentlich. Ah, ja, ja, ja. Und dann gibt es ja noch die Unterscheidung auch. Also viele Leute unterscheiden Kinder ja gerne nach Burschen. Nee, Burschen nicht, Jungs, Mädels, also Knaben und Mädels und Knaben, Mädchen und Knaben, Meiden und Knaben. Ja. Das, also es waren zunächst erstmal nur Knaben. Ja, man hatte eine erste Versuchsreihe gemacht, die ist noch kleiner ausgefallen als nur bis zum Kinn. Sie reichte nur bis zum Bauchnabel, Nabel, Knabe. Ja, ist klar. Ah, ja, ja, also hier, so eine Wortverschleifung. Hier haben wir die etymologische Verbindung. Ja, nach der Lautverschiebung kam es dann zur Entwicklung des Wortes. Avignoner Knab. Lautverschiebung. Ja. Die Avignoner Lautverschiebung. Ja, ja, ja. Dann nach dem großen Hitzesommer 1242 oder sowas. Nee, nach dem großen Hitzesommer 1262 war es, genau. Das ist ja schön. Ich denke, dass wir dieses Thema jetzt doch relativ erschöpfend behandelt haben eigentlich. Ja. Ne? Du musst jetzt wieder auf den Spielplatz. Ja, ich muss Die Springseil wartet. Ja. Noch einen schönen Gruß nach Deutschland.